Zwei Täubchen sitzen auf einem Dach. Das eine fliegt weg, das andere fliegt weg. Das eine kommt wieder, das andere kommt wieder. Da sitzen sie alle beide wieder.